This is Anthony. Das ist der Anthony. And I'm Nathan. Ich bin der Nathan. And we lead the young adults here at CIG. Wir leiten die Young Adults hier in der Gemeinde. And even if you do know Anthony, und auch wenn ihr den Anthony kennt, you might not know that he's a junior African bow and arrow champion. Dann wisst ihr vielleicht nicht, dass er der wie sagt man, der Bogenschützenmeister der African Junioren ist. Yeah. And even if you do know Anthony, wenn ihr den Anthony kennt, you might not know that he makes up Russian songs, dass er russische Lieder schreibt, with the few words that he knows and sings them to his wife, mit den wenigen Worten, die er kann, und sie seiner Frau vorsingt. And this is Nathan. Das ist der Nate. And those of you who know him, und die von euch, die ihn kennen, will also know that he's a great football player, wissen, dass er ein großartiger Fußballer ist. He's a great storyteller, ein großer Geschichtenerzähler. He loves reading his Bible. Er liebt es, in der Bibel zu lesen. But something you might not know about Nathan, aber etwas, was du vielleicht nicht weißt, is that he's actually capable of sleeping while standing. Dass er im Stehen schlafen kann. And for better imagination, I brought this picture along. Und damit euch das besser vorstellen könnt, schaut euch das Bild an. Of him sleeping here in a small niche. Er schläft hier in einer Nische. Fully equipped with his pillow. Mit seinem Polster. Yeah, this was actually during a soccer outreach to Kosovo. Das war während dem Soccer Outreach für Kosovo. Yeah, today we want to talk about doing life together. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man das Leben zusammen meistert. The need of doing life together. Oder das Bedürfnis, das zu tun. And the potential of doing life together. Und das Potenzial, das Leben gemeinsam zu gehen. And a few characteristics of doing life together. Und Charakteristika, das Leben gemeinsam zu meistern. Yeah, and for we actually brought a few photos. Wir haben ein paar Bilder mitgebracht. With us to show you how doing life together can look like. Um euch zu zeigen, wie man zusammen das gemeinsame Leben, wie das ausschauen kann. So doing life together could be going on a retreat together. Das könnte zum Beispiel auf einem Retreat sein, auf einer Freizeit. Doing life together could mean getting deeper in small groups. Das Leben zusammen leben könnte darin bestehen, sich in Kleingruppen zu treffen. Doing life together could even be looking good together. Ich übersetze es jetzt nicht immer. Doing life together heißt zusammen gut aussehen. Doing life together is also about learning new things, like African dances. Doing life together bedeutet, neue Dinge zu lernen, wie afrikanische Tänze. And doing life together could even mean sometimes getting lost together. Doing life together kann bedeuten, zusammen verloren gehen. And lastly, doing life together could mean even failing together. Doing life together kann bedeuten, zusammen zu versagen. Okay. Thank you. So, yeah, before I start, I would like to pray with us briefly. Bevor wir beginnen, würde ich gerne kurz beten. Okay. So, Heavenly Father, I thank you so much for this beautiful day. Himmlischer Vater, danke für diesen wunderschönen Tag. I thank you for all these beautiful faces. Und danke für diese wunderschönen Gesichter. And I ask you to really bless the words we have. Und ich bitte dich, dass du die Worte jetzt segnest. And may every one of us leave this place not just having heard some words from us. Möge jeder, der hier hinausgeht, nicht einfach Worte gehört haben. But may we all leave this place having received a message from you. Aber hinausgehen und eine Botschaft von dir empfangen zu haben. Thank you for your presence, Father. Danke für deine Gegenwart, Vater. Amen. Amen. Okay. So as you can see on the pictures, we usually have a lot of fun together. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, haben wir viel Spaß zusammen. And now I would like to talk to you about the need. Jetzt möchte ich mit euch über das Bedürfnis sprechen. Or rather raise the question. Und die Frage aufwerfen. Why should we actually do life together? Warum sollten wir eigentlich das Leben zusammen gehen? What's the point of doing life together apart from just having fun? Was ist der tiefere Sinn dahinter, außer jetzt Spaß haben miteinander? Yeah, as a church we often ask ourselves how we can become a more effective church. Als Gemeinde fragen wir uns oft, wie können wir eine effektivere Gemeinde werden? A while back Pastor Rob also raised this question. Vor einiger Zeit hat Pastor Rob diese Frage aufgeworfen. As he spoke about being a high impact church. Als er darüber sprach, wie man eine sehr hocheffektive Gemeinde sein kann. Or being, I think, the habits of a highly effective church. Oder die Gewohnheiten einer sehr effektiven Gemeinde. Yeah. So how is it actually possible for a church not only to grow in numbers? Wie ist es möglich für eine Gemeinde, dass sie nicht einfach zahlenmäßig wächst? But at the same time to make sure that no one attending the church starts feeling lonely. Aber gleichzeitig sicherzugehen, dass keiner, der in die Gemeinde kommt, sich einsam fühlt. Starts feeling like an outsider. Oder sich wie ein Außenseiter fühlt. Or Beate likes using this word. It's actually quite good. Or starts feeling disconnected. Und die Beate sagt gerne, sich nicht eingebunden fühlt. Yeah. How do we find out if the person sitting right next to us? Wie finden wir heraus, ob die Person, die gerade neben uns sitzt, feels like one of these outsiders? Vielleicht wie ein Außenstehender sich fühlt. Or feels like the loneliest person on earth. Oder vielleicht wie die einsamste Person auf der Erde. And even if we were able to realize who these lonely people amongst us are, und wenn wir auch begreifen würden, wer jetzt die wirklich Einsamen unter uns sind, how do we encourage them to get more connected or involved? Wie kann man sie ermutigen, sich mehr einzubringen und sich mehr verbunden zu fühlen? Let me show you two quotes by Mother Teresa. Ich möchte euch zwei Zitate zeigen von der Mutter Teresa. I hope it works. The first quote: The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. Die größte Krankheit heute ist nicht Lepra oder Tuberkulose, aber das Gefühl, sich nicht gewollt zu sein. And there's a second one. Yeah, there is more hunger for love and appreciation in this world than for bread. Es gibt mehr Hunger nach Liebe und Wertschätzung in dieser Welt denn als für Brot, nach Brot. So what can we as a church do to avoid this disease of loneliness or unwantedness of spreading? Was können wir als Gemeinde tun, dass sich diese Krankheit der Einsamkeit nicht fortpflanzt? Not only in verbreitet. Our community, but also in our church. Nicht nur in der Gesellschaft, aber auch in unserer Gemeinde. A few days back I also listened to an interview by Rick Warren from the Saddleback Church. Vor ein paar Tagen hörte ich ein Interview von Rick Warren, der Pastor der Saddleback Churches. Yeah, that church has over 26,000 members. Die Gemeinde hat 26,000 Glieder. And what Rick Warren said was following. Rick Warren hat Folgendes gesagt. Yeah, he said, people grow in small groups. Menschen wachsen in kleinen Gruppen. Churches grow because of small groups. Gemeinden wachsen wegen kleinen Gruppen. And he therefore considers small groups as a key indicator to church health. Und deshalb sind Kleingruppen ein Schlüssel für eine gesunde Gemeinde. Yeah. Usually church leaders are very happy when 50-60% of their congregation is involved or connected in a group. Gemeindeleiter sind normalerweise sehr zufrieden, wenn 50-60% der Gemeindeglieder in Kleingruppen sind. And I think that also applies roughly for our church here in Vienna, CEG. Und das trifft auch ungefähr auf unsere Gemeinde hier in der CEG zu. In Saddleback Church, 120% of the church congregation attends small groups. In the Saddleback Church gehen 120% in Kleingruppen. Yeah. How is that possible? Wie ist das möglich? It's possible because, or it actually means that more people attend small groups than the people who attend the Sunday service. Das ist so möglich, dass mehr Leute in Kleingruppen gehen als eigentlich in den Gottesdienst. Yeah. So many find it actually easier to invite new people first to their small groups and then to the Sunday service. Also sie finden es einfacher, Menschen zuerst in die Kleingruppe einzuladen und dann erst in den Gottesdienst. Yeah. If we briefly turn our Bibles to the first book of John, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt in das erste Johannes, den ersten Brief, ersten Johannesbrief. 1:7. Kapitel 1, Vers 7. On the beamer, we read, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. Wenn wir im Licht wandeln, wie im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. So, fellowship is actually one of the greatest words of the New Testament. Gemeinschaft ist eines der größten Wörter im Neuen Testament. It denotes something that is vital to a Christian's spiritual health, as we can see in the verse. Beschreibt etwas, das grundlegend ist für christliche Gesundheit. And fellowship, therefore, is central to the church's true life. Und Gemeinschaft ist zentral für das Gemeindeleben. Yeah. The church will flourish and Christians will grow only where there is true fellowship. Die Gemeinde wird aufblühen und wachsen, nur wenn es wahre Gemeinschaft gibt. Furthermore, Christians have always been characterized by their sacrificial love for each other. Christen wurden immer dadurch gekennzeichnet durch ihre selbstlose Liebe füreinander. We also read in Galatians 6 verse 2. In Galater 6 Vers 2 lesen wir, where we are actually commanded to care for each other unselfishly. Da wird uns eigentlich befohlen, füreinander selbstlos um einander selbstlos zu kümmern. Paul writes there, carry each other's burdens. Der Paulus sagt, tragt die Lasten des anderen. And in this way you will fulfill the law of Christ. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Yeah, but genuine fellowship is practically impossible to realize in a crowd of 2000 or even 200. Aber eine echte Gemeinschaft ist nicht zu erfüllen in einer Gruppengröße von 200 oder 2000. In a Sunday morning or evening service, there are obvious limitations on our ability to express this kind of love towards each other or kind of care. Im Sonntagsgottesdienst am Vormittag oder am Abend ist es unmöglich, diese Art von Zuneigung zu geben. So, how does a church like Saddleback Church with over 26,000 members manage to be a personal and friendly church? Also wie kann eine Gemeinde wie die Saddleback Church mit 26,000 Mitgliedern eine wirklich persönliche Gemeinde sein? Well, we think it's because they're devoted to their over 3,100 small groups. Wir glauben, weil sie hingegeben sind an ihre über 3,000 Kleingruppen. And also from what Nathan and I have experienced, or have been able to experience here with the young adults. Und auch von dem, was der Nathan und ich erfahren haben mit den jungen Erwachsenen. Or with the young adult life groups. Oder den Kleingruppen der Young Adults. We feel very strongly that churches must create small groups where Christians can develop intimate relationships. Also wir glauben sehr fest daran, dass Gemeinden diese Kleingruppen wirklich brauchen. Where they can know and be known. Wo man einander kennen und erkennen kann. Small groups provide the encouragement. Kleingruppen, die da gibt's Ermutigung. Correction. Zurechtweisung. And accountability that keeps us from drifting. Ja, accountability. Rechenschaft, die uns davon abhält zu driften. Yeah. And simply. Ich glaube, das versteht ihr. And simply encourages us in our spiritual growth. Und ermutigt uns in unserem geistlichen Wachstum. And even help us to find out where and how God wants to use us. Und hilft uns herauszufinden, wie und wo Gott uns verwenden möchte. So we see the need of keeping things small in a fast-growing church. Also wir sehen das Bedürfnis, Dinge klein zu halten in einer schnell wachsenden Gemeinde. And we see the need to tackle loneliness. Und das Bedürfnis, das Problem der Einsamkeit zu bewältigen. And we see the need for a vessel of spiritual growth. Und das Bedürfnis nach einem Gefäß für geistlichen Wachstum. And these needs are met in life groups. Und diese Bedürfnisse werden in Kleingruppen gestillt. We'll talk a little bit now about the potential of living life together. Ich möchte jetzt über das Potenzial sprechen, das in Living Life Together steckt. The early church gives us a great model of doing life together. Die Urgemeinde gibt uns ein großartiges Modell, wie man das leben kann. Turn with me in the Bible to Acts chapter 2. Schlagt einmal in der Bibel auf Apostelgeschichte 2. Verse 42 through 47. Vers 42 bis 47. In English it says, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and sincere hearts, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. And in the last verse we see the exciting results of this model of the early church. Und im letzten Vers sehen wir das tolle Ergebnis dieser Art von Gemeinschaft. That the Lord added to their number daily. das der Herr täglich hinzufügte zur Zahl. And this pattern here in Acts, these four simple things. Und diese vier einfachen Dinge hier in der Apostelgeschichte. They turned their whole society upside down. Haben die ganze Gesellschaft umgekehrt. It shows that there is great potential for doing life together. Und da sieht man das große Potenzial in wenn man das Leben gemeinsam meistert. Let's work through this a bit. Let's work through this a bit. Wir wollen da jetzt durcharbeiten. It says all the believers devoted themselves. Alle Gläubigen gaben sich hin. In Greek this word is prosketerio. Im Griechischen heißt es prosketerio. And this is a steadfast and single-minded loyalty to a certain cause of action. Und das ist eine feste und wirklich zielgerichtete Loyalität. Wie? Was? To a certain cause of action. Zu einer gewissen Handlungsweise. What is this certain cause of action? Was ist diese Handlungsweise? To become more and more and more like Jesus Christ. Immer mehr wie Jesus Christus zu werden. And how is this accomplished? Wie wird das erreicht? Through teaching. Durch Lehre. Fellowship. Gemeinschaft. Sharing in meals. Das Brotbrechen. And prayer. Und Gebet. Oswald Chambers, a very wise man, also had something to say about devotion. Oswald Chambers, ein sehr weiser Mann, hat auch etwas über diese Hingabe gesagt. He said we should battle through our moods, feelings and emotions. Er sagt, wir sollten durch unsere Gefühlsschwankungen, Gefühle und Emotionen durchkämpfen. Into an absolute devotion to the Lord Jesus Christ. In eine völlige Hingabe für den Herrn Jesus Christus hinein. We must break out of our own little world of experience into an unabandoned devotion to him. Wir müssen aus unserer kleinen Welt der Erfahrung hindurch oder hinausbrechen in vollkommene Hingabe an ihn. And in the model of the early church, the first thing they were devoted to was teaching. Und in dem Modell der Urgemeinde war das erste, woran sie hingegeben waren, die Lehre. We have God's word. Wir haben Gottes Wort. And why is this important as we do life together to have the same teaching? Warum ist es wichtig, die gleiche Lehre zu haben? Because when we go through daily life faced with so many dilemmas, wenn wir durch das tägliche Leben gehen und so viele Schwierigkeiten haben, the word of God is our standard for right and wrong. Ist das Wort Gottes unser Standard für richtig und falsch. Our standard for all decision making. Der Standard für alle Entscheidungen, die wir treffen. Also because the word of God is absolute truth. Das Wort Gottes ist absolute Wahrheit. In a world where relative truth is king. In einer Welt, wo die relative Wahrheit König ist. It's absolute truth in a world full of lies. Es ist absolute Wahrheit in einer Welt voller Lügen. Also because we can encourage each other with verses from the word. Weil wir einander ermutigen können mit Versen aus der Bibel. And this is not with empty words. Das sind keine leeren Worte. Words that are living and active. Das sind Worte, die leben und aktiv sind. Words that are backed by the power of an almighty God. Die Rückendeckung haben von der Kraft eines allmächtigen Gottes. The potential of doing life together based on the same teaching is huge. Das Potenzial, das Leben gemeinsam zu leben auf der Grundlage des Wortes, ist immens. We also have fellowship. Wir haben auch Gemeinschaft. Dr. Thomas Watson did an experiment with caterpillars. Dr. Thomas Watson hat ein Experiment gestartet mit diesen Raupen. He filled a pot with rich soil and plants that they loved to eat. Er hat einen Topf gefüllt mit guter Erde und Pflanzen, die sie gerne aßen. And he placed caterpillars one by one around the edge of the pot, around the rim. Und hat die Raupen einzeln den Rand aufgereiht. And they began to move. Und sie haben sich dann zu bewegen angefangen. Each following one another. Eine ging der anderen nach. And they went around and around. Und sie gingen ständig im Kreis. And around. And guess what? Und ratet mal, was passiert ist? They died of starvation. Sie sind verhungert. When exactly right in front of them was everything they needed. Auch wenn das, was sie brauchten, wirklich vor ihrer Nase war. The best plants available, a caterpillar paradise. Die besten Pflanzen, ein Paradies für ihre Raupen. Each caterpillar simply followed the person in front of them, not knowing where he was going. Und jede Raupe ist einfach der anderen gefolgt und wusste eigentlich nicht, wo es lang geht. They got caught up just going in circles. Und die sind dann einfach hängen geblieben, im Kreis zu gehen. And I can't help but think that's some of us sometimes. Und ich glaube, so geht es uns auch oft. There's rich soil and nutrition available right here in the church. Es gibt sehr reichhaltige Erde und Nahrung hier in der Gemeinde. We don't want to just get caught up going in circles. Und wir wollen einfach nicht im Kreis gehen. We want to get involved with one another, doing life together. Wir wollen uns aufeinander einlassen und das Leben gemeinsam leben. You see, the fellowship that they had in the early church was this Greek word koinonia. Die Gemeinschaft, die sie in der ersten Urchristengemeinde hatten, war koinonia. And this is a deep, intimate sharing of oneself with others. Das ist ein tiefes, inniges Mitteilen von einem selbst mit den anderen. And this is what happens, or this is the great potential of these life groups. Und das ist das große Potenzial, das in diesen life groups. Because you can worship in a crowd. Denn man kann in einer Gruppe von Menschen anbeten. But you can't fellowship in a crowd. Aber mit einer großen Gruppe kann man nicht Gemeinschaft haben. You can worship in a crowd. Du kannst anbeten in einer Gruppe. But you can't have this deep koinonia in a crowd. Aber du kannst keine tiefe Koinonia in einer großen Gruppe haben. Sharing in meals. My favorite. Gemeinsame Essen, das ist meine Lieblingsstelle. All the believers devoted themselves to the sharing in meals. Alle Gläubigen gaben sich hin dem gemeinsamen Brotbrechen. We're supposed to devote ourselves to eating. Also erstmal muss man sich hingeben dem Essen. I love this part. Ich liebe diese Stelle. My life group has a motto: no meeting without eating. Meine life group hat ein Motto: kein Treffen ohne Essen. It's actually from Anthony. But when we share in meals, the conversation flows. Aber wenn man gemeinsam isst, dann ist das Reden leicht. And the potential for doing life together increases. Und das Potenzial, dass man das Leben gemeinsam meistert, steigt. And when we share in the Lord's Supper, as the text also mentions. Und wenn man gemeinsam Abendmahl feiert, wie der Text auch sagt. We're united with one another. Dann sind wir miteinander eins. And the potential for doing life together increases. Und das Potenzial, das Leben miteinander zu gehen, steigt. The text lastly mentions prayer. Und am Ende heißt es Gebet. For the model of the early church. Für die Urgemeinde. This may be the ultimate. Das mag das ultimative sein. Sometimes when I stop to think, it blows me away that I have a connection with the God of the universe. Manchmal, wenn ich pausiere und nachdenke, dann haut mich das um zu denken, dass ich eine Verbindung mit dem Gott des Universums habe. And when I read about some of the great men in all of history, I notice two characteristics that really stand out. Und wenn ich recherchiere über die großen Männer der Geschichte, dann gibt's zwei Merkmale, die herausstehen. Humility, Demut, and a deep prayer life. Und ein tiefes Gebetsleben. We are united with Christians all over the world. Wir sind mit Christen verbunden auf der ganzen Welt. When we pray to our Father. Wenn wir mit unserem Vater sprechen. Who art in heaven. Der im Himmel ist. And as we do life together here. Und wenn wir das Leben hier gemeinsam leben. The miracle of prayer is that he brings our hearts more in line with his. Dann ist das Wunder des Gebets, dass unsere Herzen wirklich vereint werden mit seinem. And as we all draw closer to him. Und wenn wir uns alle ihm nähern. We become closer with one another. Dann kommen wir auch einander näher. Which is what doing life together is all about. Und darum geht's ja, wenn man das Leben gemeinsam lebt. Now, God has no limits. Bei Gott gibt es keine Limits. In his presence. In seiner Gegenwart. In his power. In seiner Kraft. Or in his knowledge. Oder seinem Wissen. So the potential of doing life together. Also in dem Potenzial, das Leben gemeinsam zu leben. Connected to an unlimited God. Verbunden mit einem unbegrenzten Gott. Is only limited by us. Wird nur durch uns limitiert. To kind of bring things together here. Um hier die Dinge einfach abzurunden. It takes both God's power and our effort to max out the potential of doing life together. Es braucht Gottes Kraft, aber auch unsere Anstrengung, um das Potenzial in dem gemeinsamen Leben herauszuholen. Following the example of the early church. Und wenn wir dem Beispiel der Urgemeinde folgen, our effort means devoting ourselves, bedeutet unsere Anstrengung, uns hinzugeben, to teaching, fellowship, sharing in meals and prayer. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. And God's power will take care of growing the church and all the rest. Und Gottes Kraft wird dafür sorgen, dass die Gemeinde wächst und alles andere. Yeah, thank you, Nathan. Danke, Nate. Yeah, so Nathan gave us a good insight into the early church, how they did life together. Also das ist ein toller Einblick, wie die ersten Christen das Leben gemeinsam gelebt haben. So what I would like to do is I would shortly like to mention just four characteristics. Und was ich jetzt machen will, ich will vier Charakteristika erwähnen. This early church had, die diese Urgemeinde hatte, and that are essential of building a genuine fellowship. Die essentiell sind, um eine wirklich echte Gemeinschaft aufzubauen. In a life group. In einer life group. So also for those of you who already are involved in a life group, also auch für jene, die jetzt schon in einer life group sind, we would like to challenge you in these four different areas, in these four characteristics. Wollen wir euch herausfordern in diesen vier Charakteristika? Okay, let's look at the first characteristic the early church had. Schauen wir uns das erste Charakteristikum an, das die erste Christenheit hatte. That was authenticity. Das war authentisches, Authentizität. Ihr wisst schon. Yeah, and genuine fellowship people experience this authenticity. Also in echter Gemeinschaft haben sie das erlebt. That means that for example they're also able to share the true feelings. Das hat auch bedeutet, dass sie ihre wahren Gefühle miteinander teilen. Mm-hmm. Another characteristic the early church had. Und ein zweites Charakteristikum, das die erste Gemeinde hatte. Frequency. War Regelmäßigkeit. Building genuine fellowships also takes frequency. Also wirkliche Gemeinschaft aufbauen bedeutet beinhaltet Regelmäßigkeit. You must have regular frequent contact with your group in order to build genuine fellowships. Ihr braucht wirklich ein regelmäßiges Treffen, damit es stattfindet. As the young adults here at CIG, we have something taking place almost every day now. Bei den Young Adults gibt es etwas, das jeden Tag stattfindet. If there's one thing that both Nathan and I found out, wenn diese eine Sache nicht stattfindet, wie Nathan und ich herausgefunden haben, is that the benefits of doing life together, dass die Vorteile, wenn man das Leben miteinander lebt, far outweighs the cost. Die negative Seite wirklich weit überwiegt. And the fourth characteristic the early church had. Und das vierte Charakteristikum, das die erste Gemeinde hatte. Oh, third, sorry. Das dritte, third. Entschuldigung. Too quick. Third is commitment. Ist Hingabe. Verbindlichkeit. Verbindlich, ja. And yeah, so for all this to happen, we need to make a commitment. Damit das passieren kann, müssen wir verbindlich sein. If you want to really experience fellowship or real fellowship in a loving community, wenn du wirkliche Gemeinschaft, liebende Gemeinschaft in einer so einer Life Group leben möchtest, you need to take some risks and make commitments. Dann musst du auch Risiken eingehen und verbindlich sein. And the fourth characteristic and the fourth challenge to all of you. Und das vierte Charakteristikum. Humility. Ist die Demut. Last but not least. Building genuine community takes humility. Also wirklich authentische Gemeinschaft aufzubauen bedarf der Demut. In 1. Peter 5, verse 5, we also read. 1. Petrus 5:5, da heißt es. Clothe yourself in humility toward one another. Kleidet euch mit Demut einer dem anderen gegenüber. Because God opposes the proud, denn Gott widersteht den Hochmütigen, and gives grace to the humble, und schenkt den Demütigen Gnade. Or as the evangelist Moody once said, oder wie der Evangelist Moody einmal sagte, be humble or you'll stumble. Sei demütig oder du wirst fallen, stolpern. We'll just close here with one last example. Wir wollen mit einem Beispiel hier abschließen. Maybe you're here tonight and you say I've been a Christian for 8, 10, 15 years. Vielleicht bist du jetzt ein Christ hier heute Abend und sagst, ich gehe schon mit Gott seit 8 oder 10 Jahren. I'm a strong spiritual tree on my own. Ich bin ein wirklich starker geistlicher Baum ganz allein. I don't need this doing life together stuff. Ich brauche dieses das Leben miteinander leben Zeug nicht. I'd like to tell you about these great redwood trees found in North America. In Nordamerika gibt es die redwood trees, diese gewaltigen Bäume. They can grow up to 107 meters high. Es kann 107 Meter groß werden. And 8 meters in diameter. Und 8 Meter Breite. These huge trees. Ein gigantischer Baum. But did you know that just a small wind can topple over these trees? Wusstet ihr, dass eine sehr sanfte Brise schon so einen Baum zum Umstürzen bringen kann? You see, their roots are very shallow. Sie haben sehr seichte Wurzeln. Their strength comes from interlocking roots. Die Stärke liegt darin, dass ihre Wurzeln miteinander verbunden sind. So how deep are your roots? Wie tief sind deine Wurzeln? And are they interconnected or interlocked? With others. Und sind sie mit anderen verbunden? Well, let's pray. Lass uns beten. Almighty God. Allmächtiger Gott. We thank you that you are building a dynamic church here at CIG. Wir danken dir, dass du hier eine dynamische Gemeinde baust in der CEG. Thank you for showing us the need of having small groups. Danke, dass du uns aufzeigst, dass wir diese kleinen Gruppen brauchen. To experience this koinonia, among other things. Um diese Koinonia zu erleben, neben anderen Dingen auch. Thank you, God, that there is unlimited potential with you. Danke, dass es wirklich grenzenloses Potenzial gibt mit dir. Father, speak to each one of us and challenge each one of our hearts. Er spricht zu jedem uns und fordere das Herz eines jeden hier heraus. To deepen our roots in our relationship with you. Dass wir unsere Wurzeln vertiefen in unserer Beziehung zu dir. And to interlock our roots with others. Unsere Wurzeln verbinden mit anderen. Thank you, God, that you created us for relationships. Danke, dass du uns so geschaffen hast, dass wir Beziehungen brauchen. And thank you, Lord, that we can have a personal relationship with you through your Son Jesus Christ. Und danke, dass wir eine persönliche Beziehung mit dir durch deinen Sohn Jesus Christus haben können. Amen. Amen.